Sie spielen sich hier als Gott weiß was auf. Sie schikanieren den ganzen Ort. Das kommt nur ganz anders. Warten Sie nur. Oh Gott, das macht auf mich nicht den geringsten Eindruck. Ein gerne groß sind Sie ja wohl. Weiter nicht. Sie wollen sich hier aufspielen und weiter nicht. Als ob Sie der König selber wären. Hier bin ich auch König. Also, das lassen Sie gut sein, ja? In meinen Augen, da sind Sie gar nicht. Sie sind ein ganz simpler Amtsvorsteher, jawohl. Sie müssen überhaupt erst einmal lernen, Ehler zu werden. Ja, wenn Sie nicht augenblicklich schweigen. Was denn? Dann lassen Sie mich vielleicht wohl gar arretieren, was nur? Also, Sie, das möchte ich Ihnen denn doch nicht raten, ja? Das könnte Ihnen aber gefährlich werden. Gefährlich? Sie? Haben Sie gehört, Herr Modus? Also, ich bitte mich jetzt hier zu Protokoll zu vernehmen. Ich habe im Augenblick keine Zeit. Erstatten Sie bitte schriftlich Anzeige. Also, das ist doch... Das, also, Sie hören noch von mir, Sie! Da kommen die Leute mit solchen Lappalien. Was wollen Sie noch, Frau Wolfen? Herr Vorsteher, haben wir noch nicht gesagt, ob ich wieder gehen kann. Los, machen Sie, dass ich zum Waschen komme. Na schön, dann geh ich wieder. Also ich sah ihn, mein lieber Motes, so ein Posten wird einem schwer gemacht. Wenn man nicht wüsste, für was man hier steht, da könnte man manchmal die Büchse ins Korn werfen. So aber heißt es, tapfer aushalten. Na, was ist es denn schließlich, für was man hier kämpft? Die höchsten Güter der Nation. Jawohl, Herr Baron, die höchsten Güter der Nation.